in Hongkong, morgen in Hamburg und übermorgen schon in Zanzibar. Heute eine Blonde, morgen eine Schwarze, ja, so ein Seemann hat's doch wunderbar. Doch weine nicht, mein Mädel, ich komm ja bald. Du sprichst von Treue, ich lieb das Neue, weil ich ja morgen schon nach Kapstadt fahr. Heute noch bei Mary, morgen bei Jenny, ja, so ein Seemann hat's doch wunderbar. Doch weine nicht, mein Mädel, ich komm ja bald. Da gibt's ein Wiedersehen, das wird nochmal so schön, und es wird jede Nacht von uns zum Tag gemacht, und du wirst selig sein und glaubst, ich lieb nur dich allein. Sprichst von Treue, ich lieb das Neue, weil ich ja morgen schon nach Kapstadt fahr. Heute noch bei Mary, morgen bei Jenny, ja, so ein Seemann hat's doch wunderbar. Doch weine nicht, mein Mädel, ich komm ja bald. Da gibt's ein Wiedersehen, das wird nochmal so schön, und es wird jede Nacht von uns zum Tag gemacht, und du wirst selig sein und glaubst, ich lieb nur dich allein. Da gibt's ein Wiedersehen, das wird nochmal so schön, und es wird jede Nacht von uns zum Tag gemacht, und du wirst selig sein und glaubst, ich lieb nur dich allein.